Labor für Entrepreneurship, zu Gast Professor Seiler. Er leitet das Strashek Center für Entrepreneurship. Strashek ist ein erfolgreicher Unternehmer, der gesagt hat, ich gebe ein bisschen was zurück und ich gründe ein Institut mit doch hohem finanziellem Engagement. Sie leiten das Institut. Jetzt erzählen wir nicht, was das Institut so im Einzelnen macht und wie viele Mitarbeiter und so, sondern was wollen Sie erreichen? Ja, also unser Auftrag ist, in unserer Satzung steht, wir sollen unternehmerisches Denken und Handeln fördern. Und dann steht man so erst ein bisschen da und überlegt sich, was heißt unternehmerisches Denken und Handeln? Wir haben eine Kooperation mit der Hochschule München, haben also eine große Ressourcenbasis und haben gesagt, okay, Gründen ist wichtig, ist eine Sache, aber wir müssen woanders anfangen. Das Ziel war zuerst mal einfach eine Innovationskultur zu schaffen, indem wir einfach motivieren für Entrepreneurship und zu sagen, unternehmerisches Denken und Handeln ist auch in der Firma wichtig. Ich glaube eh, dass in Zukunft sich so die Arbeitsbedingungen in der Firma auch ändern, dass man wahrscheinlich auch mehr selbstständige Leute braucht, auch Kooperationen mehr kommen. Und deshalb ist unser Ziel zuerst mal zu begeistern, dann auch Kompetenzen auszubilden, zu sagen, ja, wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, ist eh schwierig, denke ich mir, im Bereich Entrepreneurship, aber zu sagen, ja, krieg so das richtige Gespür, auch Intuition für die ganze Sache, da in die Richtung wollen wir ausbilden, wollen dann aber auch an der Spitze der Pyramide natürlich Unternehmensgründer oder Leute, die Ideen haben, auch so fördern, dass sie so in dem Innovationsprozess, den ich ja als sehr spannend und zum Teil auch chaotisch finde, so betreuen, dass sie dann am Schluss möglichst viele erfolgreich auch da durchkommen. Jetzt kommen wir so aus der Wissenschaft. Gibt es eigentlich was Gesichertes, wie man Unternehmer herstellen kann oder zumindest fördern kann? Was würden Sie sagen, gibt es da was Gesichertes oder womit arbeiten wir? Also man sieht schon die unterschiedlichen Theorien, die es gibt, wie man ausbilden soll. Ich bin mir jetzt mal von einem amerikanischen Prinzip herkommt, da geht es ja eher darum, wie kann ich so ganzheitlich den Innovationsprozess verstehen, wie kann ich die Gründerpersönlichkeit fördern. In Deutschland haben wir ja erstmal angefangen, How to Write a Business Plan, und dann haben wir die neuen Kapitel aufgeschrieben, aber es gibt so ein schönes Buch, da steht irgendwo so ein Satz drin, To write a business plan is stupid. Heißt zwar nicht, man soll keinen Businessplan vielleicht am Schluss auch haben oder schreiben, aber ich glaube, man muss ihn sich erarbeiten. Und darum denke ich mir, ist schon ganz gut, so ein bisschen zu gucken, wie geht der Innovationsprozess. Aber auf der anderen Seite wirklich eher auch die Begeisterung zu wecken bei einem Entrepreneur und zu gucken, wie schaffe ich es, an einem Problem dran zu bleiben. Und die andere Sache ist schon, dass ich glaube, man muss ein bisschen gucken, wie kann ich mit Risiko umgehen? Weil bei uns ist, glaube ich, in Deutschland Risiko eher negativ behaftet. Risiko heißt, ich weiß nicht, wo es hingeht, mir kann das passieren. Man kann es aber auch positiv sehen und sagen, Risiko ist eine Chance. Ich weiß nicht, was kommt, aber wenn ich Risiko kann kalkulieren und wenn ich das richtig einsetze, habe ich eine Chance, einfach mich weiterzuentwickeln und auch was zu schaffen, was ganz interessant sein kann. Nur wenn man viele Lehrbücher aufschlägt, zu Gründungsberater, dann heißt es 12 bis 14 Stunden arbeiten, haben wir gerade gehört. Mhm. Und das heißt die Buchhaltung und ganz viele Sachen, die man alle als Gründer wenigstens so ein bisschen können muss. Vieles davon ist Business Administration, Rechnungswesen, klingt eher ein bisschen langweilig. Mhm. Sie sagen, die Begeisterung wecken. Also damit wecken wir aber doch nicht die Begeisterung. Ja, darum denke ich auch, haben wir ein bisschen die Ausbildung umgestellt. Wir machen eben nicht How to write a business plan. Vielleicht am Schluss sagen wir auch, es ist sinnvoll auf Dauer mehr einzunehmen als auszugeben. Ist schon positiv. Aber ich glaube, man muss so den Innovationsprozess verstehen und zu sagen, eine Idee ist noch keine Innovation, sondern wie kann ich das Problem erkennen? Da kommt der Human-Centered Innovation Ansatz. Aber ich glaube, man muss danach auch an Businessmodellen arbeiten, wie Sie es vorher auch diskutiert habe, was mache ich selbst? Und ich glaube, ein paar Sachen muss man selber machen, aber was kann ich auch abgeben? Und so den Innovationsprozess zu verstehen, finde ich doch sehr, sehr wichtig, dass man ein Gespür kriegt und auch weiß, dass so ein Innovationsprozess nicht immer eine Einbahnstraße ist. Es gibt ja immer schon, wenn man jetzt bei den Technikern anguckt, die haben immer ihren Trichter und der ist schön breit und dann läuft das so allmählich zu. Aber ich glaube, der ist chaotisch und da geht es auf und dann geht es wieder ab und runter. Und ich geht glaub, nicht dann, in der technischen Logik, genau, sondern in der ganz anderen. Da können ganz andere Faktoren, da gehört die Gesellschaft dazu, der Kunde gehört dazu, mein Team gehört dazu. Und dort anzufangen, dann wird es spannend. Wenn ich so die Literatur versuche zu verstehen, denke ich, es kommt nicht so richtig was Klares raus, außer vielleicht sowas wie Perseverance, Durchhaltevermögen, Hartnäckigkeit. Mhm. Sie sagen Risikobereitschaft. Muss man nicht eigentlich Risiken vermeiden? Ich habe da genügend Risiken, wenn ich in so ein unbekanntes Feld gehe. Müsste man nicht eigentlich sagen, du musst Risiken vermeiden? Ja, ich glaube auch, dass man nicht unbedingt Risiko aufnehmen muss, sondern man muss mit Risiko anders umgehen. Ja. Ich glaube, man muss eben gucken, wo sind auch Chancen und wo sind auch die Risiken, die ich vermeiden kann. Aber wenn ich da mal versuche, mit umzugehen, also das Unbekannte in so einem Innovationsprozess als Chance sehe, ich glaube, das ist wichtig, also dass ich anders drauf schaue. Ist ja ein bisschen merkwürdig. Viele Leute versuchen einen Abenteuerurlaub und machen da ziemlich riskante Sachen. Also Bergsteigen ist schon eine nicht ganz ungefährliche Geschichte und durch den Dschungel laufen und so. Und dann, wenn es ums Unternehmerische geht, dann haben alle plötzlich so eine Angestelltenmentalität. Machen wir was falsch? Machen wir es nicht spannend genug? Ja, frage ich mich auch manchmal. Aber ich glaube, gerade mit dem Ansatz How to write a business plan und dann zu zeigen, wie kalkuliere ich genau, wird es natürlich auch ein bisschen langweilig. So sollte man nicht anfangen. Sie machen es am Schluss. Nee, wir arbeiten am Projekt. Ja. Wir sagen, ach, kann man nicht mal einfach starten und auch den Prozess miterleben und dann kommt man irgendwann selbst drauf, dass man auch guckt, wie kann ich das verkaufen, welchen Preis kann ich erzielen und ja. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Unternehmer, also das Talent zum Unternehmertum kann man erkennen und da gibt es so Tests, ich habe kürzlich auch mal so einen Test gemacht, ich sage nicht das Ergebnis. Dann könnte man damit den Test testen. Ob ich nur die richtige Grundgesamtheit bin, mal dahingestellt. Also die Frage, kann man das, kann man vorher feststellen? Das versuchen ja viele, die Venture Capital Gesellschaften und alle, die irgendwie investieren sollen, die wollen wissen, hat der Mensch oder hat das Projekt Aussicht auf Erfolg? Kann man es vorher erkennen? Wie würden Sie versuchen? Ich habe gesagt, dass ein Entrepreneur zum Entrepreneur geboren worden ist. Also ich glaube, ich würde meine Arbeit nicht machen, wenn ich glauben würde, dass man als Entrepreneur geboren wird. Sondern ich glaube eher, man muss sich dazu entwickeln. Und wenn man begeistert ist von etwas und ja, so auch ein paar Dinge aufnimmt, die von außen kommt und auch bereit ist, sich ein bisschen zu ändern und auch anders zu denken, glaube ich, man muss es lernen. Also ich sage, das ist wie beim Klavierspielen. Wenn ich sage, ja, wie lernen Sie Klavier spielen, dann sage ich auch nicht, nein, ich lese mal eine Partitur und dann lese ich noch ein und dann plötzlich kann ich losspielen, sondern man muss es auch üben, ein bisschen, üben, ja. Üben. Und darum wollen wir ja auch viel Praxis reinbringen, weil ich glaube, wenn ich einmal vielleicht erkannt habe, dass es nicht richtig geklappt hat, dann mache ich nochmal ein zweites Mal so einen Innovationsprozess. Beim dritten Mal bin ich schon besser und dann kriege ich auch so ein Selbstvertrauen. Dann denke ich mir, dass man das auch ganz gut lernen kann. Vielleicht so aus Ihrer Erfahrung, kann man so sagen, Entrepreneurship kann auch spannend sein, es muss nicht 12 bis 14 Stunden sein, es kann auch was sein, was richtig lebendig macht und wo man sagt, kann ich mir gar nichts Besseres vorstellen, statt Überarbeitung und ständiger Druck und ständige Sorgen. Ist es eine Utopie oder ist es ein Stück Realität? Wenn Sie mich persönlich fragen, für mich gibt es nichts Spannenderes außer Entrepreneurship. Also ich habe früher eigene Unternehmen gehabt und es hat viel, viel Spaß gemacht. Und jetzt sehe ich so viele Teams und sehe, wie die an ihren Unternehmen arbeiten. Und ich finde es richtig, richtig, es macht so viel Spaß zu sehen, wie sich auch Persönlichkeiten entwickeln. Genau, das wollte ich gerade fragen. Man hat eigentlich, also aus sehe ich genauso, die Menschen entwickeln sich positiv. Ja, ich sage immer, es gibt also keine bessere Therapie oder Methode der Persönlichkeitsentwicklung als dieses Unternehmerische. Und ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, wirklich auch aus eigener Kraft was zu steuern und was weiterzubringen und dann auch in die positive Richtung zu bringen. Und darum denke ich schon, dass neben dem finanziellen auch ganz andere Aspekte Abenteuer, was, spannend. Haben wir ja auch bei der Vorrednerin gehört, sie auch gesagt hat, Geld ist schon interessant, aber es gibt auch noch ganz kann nicht das Einzige sein, es kann nicht im Vordergrund stehen. So, jetzt haben wir ein bisschen theoretisiert, jetzt gucken wir mal in die Praxis. Professor Seiler hat zwei Teams, zwei Konzepte mitgebracht und die gucken wir uns jetzt an. Und ja, dann gucken wir mal, wie das ist. Vielen Dank, Professor Seiler.